Es war nicht leicht, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkriege im Niemandsland Schlesien von einem Ort zum anderen zu kommen. Jahre vorher arbeitete ich in Brasilien und besaß ein Pferd, mit dem ich über Berge und Täler, durch Urwälder und Steppen zu meinen Gemeinden reiten konnte. Während des Krieges hatte ich in Schlesien ein kleines Motorrad. Doch nach 1945 musste ich auf Schusters Rappen durch den großen Bezirk von 50 Kilometer Durchmesser wandern. Keine Kleinigkeit. Eines Tages schaffte ich's nicht mehr. Es erbarmte sich meiner eine deutsche Frau, brachte aus dem Heu ein verborgen gehaltenes Fahrrad hervor und schenkte es mir. Es sah toll aus. Keine Schutzbleche, keine Gummibereifung. Und die Achsen quietschten mächtig. Hartgummistücke wurden in die Felgen geklopft. Die Gemeinden nannten es das polnische Fahrrad und hörten mich durch sein Klappern von großer Weite kommen. Wegen der Gefahr des Wegnehmens, Verhaftens und der Überfälle musste ich mich als polnischer Pfarrer, als Ksiądz Probosz anziehen. So saß ich auf dem polnischen Fahrrad mit dem Talar unter dem Mantel, großen schwarzen Hut und Amtskreuz. Das bedeutete einen einigermaßen sicheren Schutz. Wurde das Rad von den Polen weggenommen, brachten es mir die Russen wieder und umgekehrt. Eine polnische Bescheinigung mit vielen roten Stempeln bestätigte, dass ich das Rad zum Abhalten der Messe benötige. An seiner Lenkstange aber hing ein Soldatenbeutel, den die Leute die apostolische Tasche nannten. Darin lagen Gesangbuch, Bibel und Hostigen zum Abendmahl, das in jedem Gottesdienst gefeiert wurde. Auch zwei große Dosen mit der Aufschrift Nivea-Creme. Doch darin befanden sich Aspirin und Pyramidon-Tabletten. Und da es keine Ärzte gab, musste ich manchen Kranken versorgen. Auch Zahnzangen befanden sich in der apostolischen Tasche. Das polnische Fahrrad fand seinen Platz immer im Gottesdienst, neben dem Altar, angesichts der ganzen Gemeinde, damit es nicht gestohlen wurde. Was könnte mein Fahrrad alles erzählen?